Minus X, minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio A. Heute ist der 12.06. Ihr hört uns wie immer übers Internet, über den Stream von querfunk.de, über 104,8 MHz beim Querfunk oder ihr hört die Sendung gerade nach über unseren Blog radioa.noblogs.org. Hey, herzlich willkommen bei der Sendung. Heute haben wir zuallererst eine traurige Nachricht, eine Mitteilung zu machen, und zwar: Ein psychisch erkrankter Mensch kam ums Leben bei einem Polizeieinsatz in Mannheim. Wir dokumentieren den Redebeitrag des Annika-Netzwerks Anarchismus in Karlsruhe. Dann geht es weiter nach Sylt. Erfreulich, eine Ferienfahrt mit dem 9-Euro-Ticket. Und den Rest der Sendung werden wir euch recht langwierig für den einen oder die andere, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt hat, auf die anarchistische Buchmesse nach Mannheim entführen, die vor kurzem stattgefunden hat und hoffentlich in 2 Jahren wieder stattfindet. Vorab schon mal, wir empfehlen sehr, dort hinzugehen. Dann gibt es natürlich noch Mucke auf die Ohren, wie immer. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch radioa@riseup.net oder über das Annika-Netzwerk könnt ihr uns erreichen. Jetzt viel Spaß bei der Sendung. Und Musik ab. Redebeitrag zur Kundgebung gegen Polizeigewalt am 7. Mai 2022 in Karlsruhe. Am 7. Mai 2022 versammelten sich etwa 60 Personen zu einer Kundgebung gegen Polizeigewalt auf dem Kronplatz in Karlsruhe. Der Anlass für die Kundgebung war ein Polizeieinsatz in Mannheim, in dessen Folge ein 47-jähriger Mann verstorben ist. Wir dokumentieren den Redebeitrag von VertreterInnen des anarchistischen Netzwerks Annika. Am 2. Mai 2022 wurde ein Mann in Mannheim von der Polizei angegriffen und ist im Anschluss verstorben. Deshalb stehen wir heute hier. Die Polizei wurde von einem Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit zur Hilfe gerufen. Ein 47-Jähriger soll sich in einer psychologischen Notfallsituation befunden haben. Doch statt dem Mann zu helfen, setzten die hinzugeeilten Polizeibeamten erst Pfefferspray gegen das Opfer ein, um ihn anschließend auf dem Boden zu fixieren und auf den Gefesselten einzuschlagen. Infolgedessen musste dieser wiederbelebt werden und verstarb anschließend im Krankenhaus. In Teilen der Bevölkerung machte sich Betroffenheit über den Tod des 47-jährigen Mannes, der als friedliebend beschrieben wird, breit. Gleichzeitig versucht ein anderer Teil, allen voran die Gewerkschaft der Polizei, jegliche Kritik an den Beamten abzuweisen und gar eine mögliche Schuld bei den Hilfesuchenden zu suchen. Diese Reaktionen sind nicht neu. Sie tauchen immer dann auf, wenn Menschen in besonderem Maße von Polizeigewalt betroffen sind. Während sich die Empörung in der Regel auf einen kritischen Personenkreis und diejenigen, die die Betroffenen kannten, beschränkt, wird von einem erheblichen Teil der Gesellschaft mit aller Macht versucht, das Narrativ einer unfehlbaren Polizei, die in erster Linie Freund und Helfer sein soll, zu erhalten. Allen voran haben es sich die Polizeigewerkschaften zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Beamtinnen im Dienst zu vertreten, sondern die Institution Polizei vor jeglicher Kritik zu bewahren und hat damit auch die mangelhafte Fehlerkultur innerhalb der Polizei auf die Gewerkschaften übertragen. Wenn wir einen kritischen Blick auf die Polizei werfen möchten, müssen wir das Verhältnis dieser Institution zum Staat und seiner kapitalistischen Wirtschaftsform betrachten. Die Polizei soll als scheinbar neutrale Institution dafür sorgen, dass sich alle den auferlegten Normen unterordnen. Die zweite Aufgabe der Polizei ist der Schutz von Eigentum. Bei Fehlverhalten soll diese Unterordnung ebenso wie der Schutz von Eigentum notfalls mit Gewalt durchgesetzt werden. Am Ende der möglichen Gewaltspirale stehen entweder Freiheitsentzug, im schlimmsten Fall auch der Tod. Diese Ausführung zeigt, dass die Polizei allein aufgrund ihrer Aufgaben keine neutrale Institution sein kann. Sie handelt im Auftrag und im Sinne derer, die politisch und ökonomisch besser gestellt oder mächtiger sind. Und die Anwendung von Gewalt ist ein zentraler Bestandteil ihres Wirkens. Im Durchschnitt werden in Deutschland etwa 10 Menschen im Jahr durch den Schusswaffengebrauch der Polizei getötet. Deutlich mehr werden verletzt. Inzwischen weisen etwa 50% der Todesopfer psychische Störungen auf oder befinden sich in einer psychischen Ausnahmesituation. So auch im aktuellen Fall aus Mannheim. Dies ist nicht verwunderlich. Im Handbuch Einsatztraining Professionelles Konfliktmanagement für Polizistinnen erfahren wir, dass laut WHO jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens von psychischen oder neurologischen Beeinträchtigungen betroffen ist. Generell werden Menschen mit psychischen Problemen oftmals stigmatisiert oder diskriminiert. Sie entsprechen nicht immer den normierten Verhaltensvorstellungen. Zudem wird die Problematik oft falsch eingeschätzt und Gefahrensituationen wahrgenommen, die zunächst keine sind. Eine Eskalation wird meist durch Frustration aufgrund eines fehlenden Verständnisses gegenüber den Betroffenen herbeigeführt. Hinzu kommt, dass einige Betroffene mehrfach Erfahrungen mit der Polizei machen müssen. Von über 10.000 Fällen illegaler Polizeigewalt geht eine Studie der Universität Bochum aus. Die wenigsten werden überhaupt zur Anzeige gebracht. Lediglich in 7% der angezeigten Fälle wird überhaupt Anklage erhoben. Aufgrund der oben genannten Aufgaben der Polizei sind alle, die nicht ins vorgeschriebene Idealbild der Gesellschaft passen, Migrantinnen, Obdachlose, ökonomisch Benachteiligte oder eben psychisch Beeinträchtigte, häufig mit der Polizei konfrontiert. Bleiben wir der Aktualität wegen bei psychisch beeinträchtigten Menschen und dem Hilferuf nach der Polizei. Für viele dieser Menschen sind die Beamtinnen in ihrer Uniform und schwer bewaffnet eher eine Bedrohung als eine Hilfe. Kommt eine negative Vorerfahrung oder Unverständnis der Beamtinnen gegenüber den Betroffenen hinzu, ist eine Eskalation nicht weit. Auf Videos ist zu sehen, dass das Opfer aus Mannheim von den Beamten davongelaufen ist und von diesen verfolgt wurde. Offensichtlich war er nicht bereit, deren Hilfe anzunehmen. Bezahlt hat er dafür mit seinem Tod. Die Polizei ist in erster Linie Teil eines Repressions- und Machtapparates, die diejenigen schützt, die auf der angeblichen Gewinnerseite der Gesellschaft stehen. Sie ist weder Freund noch Helfer, vor allem nicht für die, die am Rande der Gesellschaft stehen oder nicht in die vorherrschenden Normvorstellungen passen. Die mangelhafte Fehlerkultur und die Kritikunfähigkeit auf Seiten von Polizei, Justiz und Politik sorgen dafür, dass Polizeigewalt absolute Normalität dieses Berufsstandes ist. Wir werden diese Verhältnisse nicht von heute auf morgen ändern können. Wir fordern jedoch die sofortige Einrichtung einer unabhängigen Prüfstelle gegenüber der Polizeien und die sofortige Abrüstung dieser. Zudem brauchen wir dringend eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über den Umgang mit Gewalt, Ausgrenzung und Unterdrückung. Eine Auseinandersetzung im Sinne einer transformativen Gerechtigkeit, die zwangsläufig die Abschaffung der Institution Polizei zur Folge haben muss. In Gedanken bei den Todesopfern und allen von Polizeigewalt Betroffenen. No Justice, No Peace. A lot of people talking about defund the police, but what they really mean by defund the police. So tell me why the people want defund the police. If they don't know where their funds are, who's gonna protect us once defunded? That's the fun part. Allocate what would be spent to process arrests for education, housing, health care, and the rest. In New York City's budget for 2019, they spent $6 billion on the NYPD. Take it down to $5 billion, make them leave a bill behind. That's still more than several other major agencies combined. That's more than homeless services and the Department of Health, and it's more than housing preservations and youth and community development and workforce investment and sanitation. And oh damn, you say we're too broke to have a compost program? Defunding the police means defunding the prisons and freeing all the people who shouldn't even be in them. We need anti-racist policy policing the system, investing in people, not working against them. It's a government job and the citizens pay for their violent display in more than one way. Time to take it away and make our own peace. Invest in communities, defund the police. When we say defund them, we don't mean we leave them with nothing. We mean we redesign the infrastructure, heal the disjunction between their funds and their function. And we, the people who fund them, would place ourselves above to judge them and to weed their corruption. Let's provide more homes, not lock up the homeless. Let's provide rehab, not chain up the hopeless. Don't assume the best solution is to fund the police. Fund the people, not the evil. Make us equal police. So what you're really saying is defund the police. Relative to other services, defund the police. Invest in your community, create your own peace. Take control of policy and take. Ich bin ein großer Freund davon, ist es eine dumme Idee, dann steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache. Ich? Ja? Spaß, saufen und ja. Warum, du wolltest den toten Hoden hören, ey. Leute treffen, die man und ewig nie gesehen hat. Wo kommst du her? Ursprünglich Leipzig, jetzt Flensburg. Ja. Du bist mit dem 9-Euro-Ticket hier. Jawohl. Was versprichst du dir? Was versprichst du dir von dem Tag? Ich mache das Beste aus dem Tag und ja, genieße das Leben hier so, ne? So. Ja, ich finde es eigentlich schon katastrophal. Und ich bin mein, eigentlich auch entsetzt. Ja, das ist immer wieder Familie. Ich bin Familientreffen. Familientreffen. Einfach nur ein großes Familientreffen. Eben war ein Polizist, aber was hat er euch erzählt? Nein. Nur, dass er mit weniger Leuten gerechnet hat. Und dann mit den Punkern und so, ne? Das ist so. Lassen was liegen und am Strand gestern waren sie ja auch, ne? Aber er sagt, wir machen sogar den Strand sauber. Ja, wir sind nicht Friday for Future. Die haben nicht gesagt, wir machen alles ja, sauber, wir machen auch. Keinen Scheiß, alles gut. Was hat dich hier getrieben? Randale. Ich jetzt ganz ehrlich zu Chaos sage. Ich bin einer von den 16.000 Leuten, die echt eingefallen sind, dass hier heute Abend Slipknot spielt und Konzert ist und die haben ja gedacht, soll größer werden als Woodstock oder so. Ah, nee, war schon klar. Einfach nur wegen den Freunden hier und Leute mal treffen. Und ich war noch nie auf Sylt. Ich hatte so, aber ich komme auch nie wieder. Das ist nicht meine Insel hier so. Ja, und was sagst du zu den Syltern? Wie sind die zu euch? Gestern war ein bisschen anstrengend, also manche meckern, aber viele sind auch, schmeißen gut Kohle rein, die Syltern. Ne? Also die haben scheinen wohl reich zu sein, aber kamen auch schon Omas an und die haben gesagt, ey, einmal asozial, immer asozial und einmal Nazi, immer Nazi, weißt du so. Und da sind sie doch, komm mit drauf. Ja, alles gut. Ich bin eigentlich zufrieden hier. Ist eigentlich nicht. Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Ich bin seit 3 Tagen auf der Insel. Ich habe einmal rüber geguckt, aber ich war noch nicht mal einmal am Strand, Alter. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr. Mein nächstes Mal auf Borkum oder so, ja. Der fährt schon ans Meer, wenn man jetzt wild sein kann. Okay. Aber es war einfach wieder Leute treffen, die voll geil, Alter. Wir sind dreckig und besoffen, die Insel wird vermüllt. Auch du die Chaos-Tagen nach Sylt. Nach Sylt! Bahnhof vom Platz Westerland ist unser Ziel, das ist bekannt. Auch du die Chaos-Tagen nach Sylt. Nach Sylt! Wieder mit der Poesie, auf Sylt hat jetzt die Anarchie. Auch du die Chaos-Tagen nach Sylt. Wieder mit der Poesie, auf Sylt hat jetzt die Anarchie. Auch du die Chaos-Tagen nach Sylt. Für 9 Euro gibt es Maß, ein Flaschen Korn, ein Tüte Gras. Auch du die Chaos-Tagen nach Sylt. Nach Sylt! Wir sind der größte Bürgerschmeck, der allerletzte Punkerdreck. Auch du den Chaos-Tagen nach Sylt. Nach Sylt! Jeder mit der Bundesliga, auf Sylt hat jetzt die Anarchie. Auch du den Chaos-Tagen nach Sylt. Jeder mit der Bundesliga, auf Sylt hat jetzt die Anarchie. Auch du den Chaos-Tagen nach Sylt. Auch du den Chaos-Tagen nach Sylt. Auch du den Chaos-Tagen nach Sylt. Ich finde es nicht so förderlich für so ein renommiertes Seebad, will ich mal sagen. Wir hatten immer große Träume. Wir haben das Leben geliebt und die Schule gehasst. Ich sende an alle meine Freunde schöne Grüße vom Meer. Sag den ganzen anderen Kids in der Stadt, wir haben's geschafft. Schöne Grüße vom Meer. Wir berichten von der anarchistischen Buchmesse in Mannheim, die nach dreijähriger Pause 2022 wieder stattfindet. Dazwischen Corona-bedingt ein Jahr Verschiebung im eigentlichen Rhythmus. Und ich werde jetzt ein bisschen durch die Halle gehen und verschiedene Menschen auf der Ausstellung, auf der Buchmesse befragen und beginne am Infopoint. Buchmesse nach drei Jahren Pause. Wie kommt es dazu? Wie läuft's? Wie es dazu kommt, ist klar. Wir wollten eigentlich letztes Jahr eine machen, aber ging ja nicht. Und dann haben wir es einfach probiert. Also wir haben in der Vorbereitung haben wir schon angefangen, als noch unklar war, ob es überhaupt stattfinden kann. Aber wir haben es halt einfach probiert. Und wie man sieht, es hat geklappt. Die Buchmesse findet statt und ja, es läuft super. Ist natürlich auch klar, nach der langen Durststrecke sind alle froh, sich mal wieder zu treffen. Und insofern ist die Stimmung hier gut und wir sind sehr zufrieden. Und es fiel zufällig zusammen mit 50 Jahren Graswurzelrevolution? War im Prinzip auch ein Zufall. Also die haben uns dann angefragt, ob sich das verbinden lässt und fanden wir eine tolle Idee und haben das dann aufgegriffen. Genau, deswegen war dann gestern Abend die Geburtstagsparty von der Graswurzel. Gute Stimmung. Genau, ach, heute ist Sonntag, der letzte Tag der Buchmesse, das muss man vielleicht dazu sagen. Vieles ist schon geschehen. Heute finden noch ein paar Workshops statt. Wie war so die Resonanz, als ihr angefragt habt oder geöffnet habt für Workshops und Stände? Also bei den Vorträgen war es wie so oft, dass wir dann einigen wieder absagen mussten, weil das Programm schon voll war. Und bei den Ständen ist tatsächlich sogar ein paar weniger als jetzt noch vor drei Jahren. Woran das konkret liegt, wissen wir jetzt auch nicht so genau, aber ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz als vor drei Jahren. Da war es jetzt ziemlich voll, ja, ich kann mich erinnern. Eigentlich voller, als es sein dürfte, aber ja. Genau, dieses Jahr ist es dann etwas entspannter. Okay, schön. Und ihr habt euch überarbeitet, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall anstrengend, aber es war eigentlich so, während der Messe selbst war es dann etwas entspannter. Wir haben jetzt dieses Jahr drei Tage zum ersten Mal statt nur zwei Tage. Haben dann auch die Vortragszeiten von 90 Minuten auf 2 Stunden ausgedehnt, was das Ganze dann ein bisschen entzerrt hat. Ja. Das merken wir auch dann jetzt hier so im täglichen Ablauf. Dann. Schön. Und die Zusammenarbeit mit dem Forum, alles steht noch wie gehabt, gab es keine... Genau, die läuft nach wie vor so. Niemand abgesprungen. Ja, die freuen sich, dass wir hier die Veranstaltung machen. Wir freuen uns, dass wir hier so willkommen sind. Und ja, also es ist eine tolle Zusammenarbeit hier im Forum. Schön. Ich habe auch einen super Eindruck bisher. Bin sehr gespannt, was es so an Aussagen und Erzählungen geben wird, so von den einzelnen Ständen und Gruppen, die da sind. Wie habt ihr so als Vorbereitungskreis jetzt die Entwicklung anarchistischer Positionen erlebt die letzten drei Jahre? Aber ich weiß gar nicht so genau, was ich darauf antworten soll, weil... Oder hat es euch bewegt, also hat es irgendeinen Einfluss genommen? Weil ich meine, so Staatskritik hat andere Formen angenommen teilweise. Ja, wir sind ja, also ich denke schon, ist unsere Beobachtung auf jeden Fall, auch unsere Auseinandersetzung im Radio, das bis zum Querfunk hat sich das auch reingetragen natürlich und so, ne, dass staatskritische und herrschaftskritische Positionen sich ja durchaus verschoben haben. Habt ihr da irgendwelche Kontaktpunkte gehabt oder auch Leute, die jetzt in Bezug auf die Messe auf euch zugekommen sind? Ja, eigentlich jetzt so direkt nicht. Also wir gruppenintern haben jetzt da jetzt wenig theoretische Auseinandersetzungen oder uns damit beschäftigt. Und was so das Programm angeht, gut klar, wir setzen natürlich bestimmte Themen selbst, aber viel wird auch an uns herangetragen. Also ja. Zum Beispiel von den Verlagen, die wir auch ausstellen. Also die machen dann halt Vorschläge und genau, deswegen, ja, nee, so direkt haben wir uns, kann ich dazu jetzt nichts sagen. Okay. Ja, es ist spannend, es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen, ne? Die letzte Zeit so, wie das gerade mit Herrschafts- und Staatskritik, was man da so für Berührungspunkte hatte und wer da so kommt und auch mal mitreden will. Ja. Genau. Okay. Und soweit zufrieden insgesamt mit den BesucherInnenzahlen? Und ja, also wir sind zufrieden. Ich glaube, es war tatsächlich sogar vor drei Jahren mehr los. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Nach drei Jahren Pause, ja. Es war halt, dadurch, dass es zwei Tage waren, da war der Samstag halt immer ganz voll. Und jetzt hat es sich halt einfach ein bisschen mehr verteilt. Ja. Vielleicht waren es auch genauso viele Leute. Also können sich die HörerInnen darauf verlassen, dass es in zwei Jahren wieder eine Buchmesse gibt, weil Das sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Cool. Freut mich. Dann vielen Dank mal. Und ich ziehe mal weiter. Okay. Wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nix von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nix von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nix von euren ganzen Schwindel. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Yeah. Der Fortschritt hat nur Sinn, wenn ihr die Preise hebt. Wir sollen dreifach zahlen für alles, was der gibt. Natur, die wird zerstückelt, Gesundheit wird zerrüttet, die Fantasie zermalmt, Hauptsache der Schornstein qualmt. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Ihr feiert Feste, Hohl und Schal. Ihr baut Paläste der Menschheit zur Qual. Ihr macht Kontoletti bei Nacht und am Tage. Ihr seid der Menschheit die größte Plage. Ja, Rudolf Rocker, Landauer, Wiese. Kennst du das Podcast-Projekt denn schon? Ja, ich bin weitergezogen und bin jetzt nach dem Infopoint am Stand von Übertage angekommen, dem anarchistischen Podcast. Aber ich will gar nicht viel erzählen, ich will fragen, ich bin jetzt hier quasi von Radio A, wir senden über Megahertz-Frequenz beim Querfunk in Karlsruhe und stellen die Sendungen danach online, aber nicht bei Spotify, sondern auf unserem Blog mit ungefähr 2,5 Besucherinnen im Jahr. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, teilweise sind die Sendungen gut gehört. Ja, ich bin der Krise von Radio A und frage einfach mal, was macht ihr auf der Buchmesse? Wie läuft euer Projekt? Wie ist die Zusammenarbeit mit Spotify? Ja, hey, ich bin der Joshua von Übertage. Ich bin der eine Teil von dem Podcast-Projekt und wir sind ein anarchistischer Podcast, ich und mein Genosse Marian. Wir veröffentlichen jede Woche eine Folge von unserem Podcast auf den unterschiedlichsten Plattformen von Spotify über iTunes, Deezer, Soundcloud, alles mit dabei. Dazu machen wir auch noch ein Influencer-Projekt, kann man so sagen, auf Instagram, worüber wir dann auch noch ja, einfach über unser Leben eben als anarchistische Aktivisten berichten. Doch, kannst du auch mal reinschauen, das ist auf Instagram auch über Tage. Oder auch auf YouTube, wo wir dann einfach mal ein Vlog, wie beispielsweise vom Kongress A in Münster oder dem anarchistischen 1. Mai in Dortmund oder jetzt zur anarchistischen Buchmesse, wie er bald erscheinen wird, dann da hochladen. Dazu machen wir dann auch noch immer mittwochs einen Stream auf Twitch und YouTube, wo man dann einfach mit uns ein bisschen über die jeweilige Folge der Woche dann quatschen und diskutieren kann. Hört sich nach einem Vollzeitjob an. Ja, es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Aber, und da kann ich vielleicht an eine Frage anschließen, was wir jetzt hier auf einer Buchmesse machen, so ganz ohne Bücher, das ist für uns auch einfach wichtig, auch einfach, weil wir noch organisiert sind, wie beispielsweise ich in der Plattform und in der Freien Arbeiterinnenunion und der Genosse Marian in der Freien Arbeiterinnenunion, natürlich auch noch in lokalen Initiativen etc., auch einfach diese Verbindung weiterhin zur Bewegung zu behalten. Also, dass es nicht darum geht, wir machen jetzt einfach nur unser Online-Projekt und der Rest läuft so weiter dann vor sich hin und wir quatschen dann auf einem abstrakten Niveau darüber, sondern natürlich neben dem, wo wir dann über analytische Themen reden, über Theorie, ist es auch weiterhin wichtig für uns eben diese Strategiedebatten zu führen und Teil von der Bewegung zu sein und zu bleiben. Und ganz nebenbei funktioniert es auch einfach ganz gut auf der Buchmesse tatsächlich noch viele Leute zu erreichen, die vorher noch nicht den Podcast gehört haben und auch ein bisschen und so groß zu werden. Ja, schön. Also ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich glaube, es ist der erste Podcast-Stand auf der Buchmesse, seit ich die Buchmesse kenne. Seit einigen Jahren, glaube ich. Es ist ja auch ein Fortschritt, was die Verbreitung von Inhalten angeht, auf jeden Fall. Weil ich meine, das Buch ist sicher noch eine klassische Form, die ihre Berechtigung behält immer. Aber die Erweiterung der Kanäle und die Erweiterung der Möglichkeiten durch die Nutzung eben der vorhandenen Social-Media-Kanäle und so ist mit Sicherheit super, was euch ein bisschen unterscheidet, was ich auch spannend und gut finde, weil wir ähnlich auch mit der Radiosendung aufgestellt sind. Also wir versuchen das offen und berührbar zu halten quasi. Also Teil der Sendung ist es immer zu sagen, ruft uns an, hier ist die Nummer, hier ist die E-Mail-Adresse, hier ist der Blog. Wenn ihr Fragen habt, kritisieren wollt, meldet euch. Und wir versuchen uns auch tatsächlich, wenn es passiert schon manchmal, uns dann auch mit Menschen zu treffen und Dinge vielleicht zu diskutieren. Also auch die Möglichkeit der Verbreitung jetzt bei uns über Megafrequenzen im Internet zu nutzen, um Debatten anzustoßen. Und da habe ich so das Gefühl, oder das heißt das Gefühl, die Wahrnehmung bei eurem Projekt, dass es schon auch ähnlich mitgedacht ist quasi. Ich sage es ja auch gerade, dass es für euch jetzt gut ist, hier zu sein, um auch in Debatten einzugreifen, die dann außerhalb des Internets und außerhalb der Podcast-Plattform stattfinden. Ja, natürlich ist das ein ganz zentraler Punkt, weil dadurch, dass wir eben so offen auftreten und überall die Möglichkeiten bieten, über die verschiedenen Social Medias uns zu kontaktieren, treten wir natürlich ganz häufig mit Leuten in Austausch, die ganz spannende Sachen zu sagen haben über die Themen, die wir da behandeln, weil auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und wissen auch nicht, am Abschluss gekostet. Gekostet, ja. Ganz zärtlich probiert. Und das ist natürlich ganz wichtig und uns geht es ja auch darum, eine gewisse Community aufzubauen und auch ganz vielen Leuten, die vielleicht in einer Stadt wohnen, in der man nicht so leicht Anschluss finden kann an eine anarchistische Bewegung, weil es einfach keine linksradikalen Räumlichkeiten gibt, weil Gruppen fehlen, da die Möglichkeit zu geben, ey, ich kann da einfach mal reinhören und finde dadurch Zugang, weil ich bin zwar aus einer westdeutschen Großstadt, bin ich aufgewachsen und groß geworden, aber trotzdem, selbst da sind ganz viele von den linksradikalen Szenen super wenig zugänglich und man kommt da halt nicht rein. Und mir hätte das so gut getan, als ich damals festgestellt habe, ey, in irgendeiner Art und Weise begreife ich mich als Anarchist und ich fange an, mich dahin zu bilden, einfach einen niedrigschwelligen Zugang dazu zu haben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, man kann persönlich einfach schreiben, man kann uns Direktnachrichten auf Instagram schreiben, man kann es per E-Mail erreichen oder auch einfach in den Streams in den Austausch treten. Bei mir ist es wichtig, was die Leute darüber denken. Mir geht es nicht darum, dass ich einfach nur mein eigenes Süppchen da kochen möchte, sondern ich möchte, dass das bei den Leuten ankommt, dass es sie erreicht und auch, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat. Und deswegen ist das ganz zentral. Und zu einem gewissen Grad sieht man ja auch, wie so ein Community-Organizing auch online funktionieren kann, weil beispielsweise anarchismus.de, der stand direkt neben uns, da kannst du ja auch gleich mal noch ein Interview führen. Die Seite beispielsweise Ganze ist zum Teil auch aus unserer Community entstanden und wurde dort dann angestoßen. Und das, finde ich, ist wirklich dann ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das geht auch über einen reinen Austausch hinaus, da kann man wirklich was gemeinsam dann aufbauen. Okay, da habe ich eine letzte Frage dazu. Ich hoffe, man ja, Anarchismus, werde ich gleich mal befragen, treffen, ja, zuhören vor allem. Ihr habt Übertage begonnen, du hast gesagt, du hast in der Plattform organisiert, anarchismus.de ist ein relativ neues Projekt. Ich werfe mal so ein paar Schlagworte in den Raum wie FDA, Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen, Netzwerkstrukturen, die existiert haben, anarchistisches Netzwerk Südwest oder so, weil wie gesagt, das ist westdeutsche Großstadt. Was war die Entscheidung? Oder was bedeutet es für dich? Wie ist der Zusammenhang zu diesen Vernetzungen und zu dem, was jetzt so da entsteht als Erneuerung? Ich könnte schon sagen, als Erneuerung vielleicht, aber auch als Bruch. Also gleichzeitig ist es natürlich auch ein Bruch. Ja, also für mich hat die Frage, ich trenne jetzt mal so auf, zwei Aspekte, nämlich einmal, was hat es mit dem Bruch eben da auf sich, was denke ich darüber, warum wurde das gemacht und zur anderen Seite eben, was halte ich jetzt noch von diesen Föderationen, Organisationen, wie ist da ja weiterhin eben Kontakt, Zusammenarbeit. Vielleicht gehe ich dann erstmal auf das Erste ein, wie sieht es mit diesem Bruch aus? Ich spreche jetzt einfach mal erst für mich persönlich. Für mich persönlich hatte ich schon immer, weil ich eben als eine Person von außen reinkam, die nicht Szene sozialisiert wurde und die eigentlich in einer ganz normalen westdeutschen Arbeiterfamilie groß geworden ist und nicht in einer Subkultur sozialisiert wurde, immer schon eine ziemlich starke Kritik an dem, wie die anarchistische Bewegung auftritt, wie sie intern funktioniert und davon ausgehend dann eben, desto länger ich auch in FDA-Gruppen, beispielsweise jetzt in Dortmund, in der anarchistischen Gruppe Dortmund dann organisiert war, wie auch föderationsweit dann verfahren ist. Und für mich war das dann einfach ein Punkt, an dem ich gesagt habe, einmal inhaltlich stimme ich mit dieser Beliebigkeit nicht mehr überein, mit dem Anarchismus ist einfach ganz viele unterschiedliche Bewegungen, die sich zusammenfinden, die auch unterschiedliche Ansätze und Ansichten haben können, aber irgendwie müssen wir das alles in einer Föderation oder teilweise auch in einzelnen Organisationen vereinen und das muss alles irgendwie in Einklang gebracht werden, weil wir sind ja alle Anarchisten. Und das ist halt inhaltlich ein Punkt, dem habe ich einfach, den sehe ich nicht so, weil für die Außenwirkung ist das halt super schwierig und auch für einfach die interne Zusammenarbeit funktioniert das nicht, weil wirklich einen ganz großen Teil von der Zeit, die ich in FDA-Gruppen organisiert war, ging es nur um die Streitigkeit innerhalb der Gruppe und davon ausgehend dann eben auch Folgen für die Strategie, dass man eben nicht mehr auf Dinge reagieren konnte, weil wir alle unterschiedlichste Ansätze hatten von dem, was wir uns unter Aktionsform vorstellen, von langwieriger Planung und von dem, was dort da vermittelt werden sollte. Und das war für mich halt etwas, was dann bedeutet hat, da muss es doch ein anderes Organisationskonzept geben. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass nur entweder die Beliebigkeit dasteht oder halt eine autoritäre Avantgarde-Partei, die einfach von oben diktiert. Und das ist halt der Punkt gewesen, wo ich festgestellt habe, ja, gerade im globalen Süden, gerade in Lateinamerika, gibt es eine unfassbar starke Tradition von Especifismo, also der lokalen Spielart im Endeffekt des Plattformismus, auch wenn es da noch kleine Unterschiede gibt. Und dann auch historisch gesehen, dass es einfach das so gab. Und da war für mich dann eben der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte mit dieser anarchistischen Szenebewegung brechen. Ich möchte mich anders organisieren. Ich möchte langfristig etwas aufbauen mit einer strategischen Planung und nicht einfach nur mehr mit einer reinen Reaktionspolitik, mit einer Gruppe für sich, sondern einer Organisation, die diszipliniert und strategisch nach außen auftreten kann und auch klar sagen kann, das ist der Anarchismus, für den wir einstehen. Und es ist nicht einfach nur, wir sind Teil von dieser anarchistischen Bewegung und Anarchismus ist für alle was anderes, aber frag mich doch mal zu konkreten Fragen, sondern dass ich sagen kann, das ist das, für was unsere Organisation steht, das ist unser Plan und das ist das, was wir erreichen wollen. Und jetzt gehe ich nochmal eben auf den zweiten Punkt ein. Ich hoffe, das war ausführlich genug beantwortet. Ja, auf den zweiten Punkt noch eben ein, nämlich wie ist dann das Verhältnis weiterhin von uns oder von mir zu der FDA? Und du nicht mal Text? Ich sehe es immer noch als sinnvoll an, dass es die FDA gibt, weil wir möchten ja auch nicht, es geht nicht darum, die Plattform soll einfach alles in der anarchistischen Bewegung ersetzen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben nicht den Anspruch, es gibt nur die Partei und die Partei hat immer recht und die Partei soll alles kontrollieren. Nein, natürlich. Es ist wichtig, dass eine anarchistische Bewegung auch existiert, die noch unterschiedliche Meinungen hat, die ganz viele Organisationskonzepte abdecken kann und auch unterschiedliche Ansätze. Das ist einfach nur nicht mehr der Organisationsansatz, den ich für mich wähle und den ich auch für eben diese langfristige strategische Planung als sinnvoll erachte. Und hier und da gibt es auch immer wieder Zusammenarbeit mit FDA-Gruppen, sowohl lokal als auch überregional. Und wenn da vernünftige Ansätze kommen und ich das für sinnvoll erachte, natürlich, warum sollte man dann nicht zusammenarbeiten? Es gibt natürlich einen gewissen Bruch und ich glaube, es gibt auch einige Leute, die dann kein großes Interesse mehr an der Zusammenarbeit haben. Das ist ganz unterschiedlich, aber wenn es halt sinnvoll ist und dort man halt einfach einen konkreten Kampf hat, an dem man zusammenarbeiten kann, dann finde ich das auch weiterhin total sinnvoll, da zusammenzuarbeiten. Aber mir geht's, ich glaube, ich bin auch einfach ein bisschen weg von dem Punkt, dass ich sage, einfach eine vage Zusammenarbeit aufgrund von, wir sind ja irgendwie alle hier und haben irgendwie ähnliche Ansichten und dann redet man darüber, aber es kommt nichts Konkretes bei rum. Ich glaube, dafür ist mir jetzt einfach auch meine Zeit ein bisschen zu schade. Und dafür gibt es dann auch so Sachen wie die anarchistische Buchmesse Mannheim, wo man sagen kann, da kommt man auch einfach mal zusammen und quatscht ein bisschen und kann sich austauschen. Das finde ich, ist eine tolle Sache, das ist eine schöne Sache. Aber solange dann politisch nichts konkret dahinter steckt, weiß ich auch nicht, warum man dann ja, sich einfach irgendwie vernetzen sollte, weil da brauchst du halt für mich einfach einen materiellen, direkten Ansatz, wo dann auch zusammen was entstehen kann. Ich füge nichts mehr hinzu, das ist ein super Schlusswort. Ich ziehe mir weiter, vielen Dank. Und alle Hörerinnen und Hörer direkt nach Radio A und gleich zu Übertage rüber. Oder auch so ist ein anderer Ansatz. Wir machen eine chaotische Radiosendung, einen sehr strukturierten Podcast. Ja, vielen Dank. Aber das sieht man ja, es braucht unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Interessen. Wir würden auch gerne einen strukturierten Podcast machen. Und jetzt bin ich am Stand der Graswurzelrevolution angekommen und wie ihr schon gehört habt, feiert die Graswurzelrevolution auf der Buchmesse 50-jähriges Bestehen. Ja, ich habe keine richtigen Fragen mitgebracht. Graswurzelrevolution, anarchistische Buchmesse Mannheim, 50 Jahre Jubiläum, was gibt es zu sagen? Ja, da gibt es einiges zu sagen. Also einmal ist natürlich die anarchistische Buchmesse sowieso schon das absolute Highlight, immer auch aus anarchistischer Sicht. Also die letzten 5 Buchmessen waren schon spitze, die jetzige fand ich, war noch mal ein bisschen noch toller. Es ist ja schon einerseits ein Familientreffen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt im Grunde fast nach Corona das erste Mal, wo man sich wirklich mal wieder im großen Kreis treffen kann. Letztes Jahr gab es Kongress A in Münster oder so, da war alles noch mit Masken und alle noch begrenzt auf 200 Leute oder so. Hier ist jetzt aber richtig geil, richtig was los, super Stimmung, tolle Veranstaltungen, alle Veranstaltungen proppevoll und die Messe halt auch sehr gut besucht und also ich fand, das war mal wieder ein wunderschönes, ja, anarchistisches Familientreffen auf der einen Seite. Dann haben wir natürlich als Graswurzelrevolution jetzt 50 Jahre einmal eine ganze Reihe Veranstaltungen natürlich angeboten, die auch alle gut besucht waren. Wir haben hier den großen Büchertisch gemacht. Gestern die Riesenparty, das hört das man. Ja, das Fest war, glaube ich, auch richtig super. Man hört, ich kann, glaube ich, kaum noch sprechen, weil ich gestern den Fehler gemacht habe, noch irgendwie ein Liedchen zu trällern da. Seitdem bin ich heiser. Aber insgesamt fand ich, war das einfach ein absolut großartiges Event und schön wäre wäre es, wenn es das jedes Jahr geben könnte, aber das ist natürlich völlig unrealistisch. Aber alle 2 Jahre wieder wäre natürlich großartig. Ne? Also auch einfach auch zu sehen, dass es viele Anarchistinnen und Anarchisten gibt, also Leute, die eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben, und das ist einfach natürlich auch eine wunderbare Erfahrung. Und auch für viele junge Leute, das fand ich toll. Also ich gerade also als alter Anarchist in Anführungsstrichen fand das natürlich toll, dass es ja eben alte und junge Anarchistinnen und Anarchisten hier in trauter Eintracht gibt sozusagen, und das fand ich, ja, besser geht kaum. Ne? Wohl richtig. Anarchie und Glück, würde ich sagen. Ja, du als alter Anarchist, falls du dich vorstellen willst, darfst du das machen, falls nicht. Bernd Drücke, ich bin seit 24 Jahren bei der Graswurzelrevolution. Danke, ich ziehe mal weiter. Schönen Start. Aber eben auch erst, mal ganz kurz, muss ich das machen. Ja, ich bin weitergezogen und angekommen beim Stand des Instituts für Syndikalismusforschung. Und wieder gibt es keine richtige Frage. Institut für Syndikalismusforschung auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim. Was gibt es zu sagen? Wenn es so keine Fragen gibt, dann ist es ja mit den Antworten zwar schwierig, aber wir als Institut, wir stellen ja zum Beispiel viele Fragen, inhaltliche Fragen zum Thema Wissenschaft und Anarchismus, Wissenschaft und Syndikalismus. Und wir erforschen die Geschichte, um sie für heutige Aktivisten nutzbar zu machen. Dafür steht das Institut für Syndikalismusforschung. Wir machen wissenschaftliche Arbeit, die machen wir allerdings ehrenamtlich, also genauso wie die Organisatoren hier diese wunderschöne Buchmesse organisiert haben, genauso ehrenamtlich wahrscheinlich, wie wir jetzt gerade interviewt werden, so machen auch wir das. Hier stellen wir gerade ein paar Bücher aus, stehen für Nachfragen zur Verfügung und freuen uns immer, wenn Menschen Ideen haben, Ideen entwickeln, Projekte machen und mit uns in Kooperation treten. Wir sind glücklich, hier zu sein. Es ist bestens organisiert und wir haben uns tierisch gefreut, hier dabei sein zu können. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was ihr der anarchistischen HörerInnenschaft mit auf den Weg geben wollt in Bezug auf euer Projekt? Schön, ja, das ist ja doch eine Frage jetzt. Ja, jetzt ist mir eingefallen. Ja. Das ist zufällig. Ja, man kann ja mal fragen. Ne? wir sind ja doch ziemlich umfassend. Also wir erforschen die syndikalistische und anarchistische Geschichte, vor allem im deutschsprachigen Raum, im gesamten deutschsprachigen Raum. Das heißt, kommt ihr aus einer bestimmten Region, dann fragt bei uns einfach nach, falls ihr Informationen haben wollt. Wir machen auch regionale Studien zum Thema Syndikalismus und Anarchismus, und wir haben auch eine kleine Sparte zum Thema Syndikalismus und Anarchismus in Rumänien. Sehr interessant. Ja. Okay. Also, wenn ihr euch interessiert für Syndikalismusforschung, dann das Institut für Syndikalismusforschung ist für euch da, oder? Ja, herzlich willkommen. Wir sind immer kontaktierbar. Es wird sicherlich nachher noch eingeblendet. Genau. Ja, Internetadressen kommen wir irgendwie, wenn wir dazu kommen, das alles irgendwie aufzuarbeiten, was ich jetzt hier habe. Ja, genau. Viel Spaß noch, ja. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Dankeschön. Okay. Ciao. Ja, ich bin weitergezogen und bin jetzt bei dir. TierbefreierInnen Rhein-Neckar. Herzlich willkommen. Wir sind eine Vereinsortsgruppe, also das heißt, viele von uns sind auch bei die TierbefreierInnen im e.V. Aktiv, aber auch halt nicht nur. Und wir haben auch gerade eben auch erst einen Vortrag gehalten über veganen Anarchismus, eine Einführung, um sozusagen auch die Parallelen der anarchistischen Bewegung und der Tierbefreiung aufzuzeigen. Und für uns haben wir auch ganz klar als Verein gesagt, wir ändern unser Selbstverständnis, auch nochmal dahingehend, dass es wirklich nochmal offensichtlicher wird, dass veganer Anarchismus ein wirkliches Anliegen auch vom Verein ist. Und was auch ganz schön ist, wir haben jetzt auch unseren Banner abgegradet, denn wir haben uns umbenannt von die Tierbefreierinnen, die TierbefreierInnen. Und ich habe tatsächlich auch an diesem sehr schönen Statement gearbeitet, was jetzt auch im aktuellen Magazin zu finden ist, warum wir wie gendern, auch sehr wichtig und längst überflüssig gewesen. Und ja, haben ein paar Sachen dabei, freuen uns auch irgendwie hier präsent zu sein und so ein bisschen für die Thematik auch einzustehen, weil es ja doch eher so eine Randgruppe oder ein Randgruppenthema ist einfach auf der anarchistischen Buchmesse und halt so ein bisschen ja, unterrepräsentiert einfach ist. Sehr schön. Ihr habt den Stand, ihr habt einen Vortrag gemacht. Kannst du so Eckpunkte aus dem Vortrag wiedergeben? Geht es möglich? Falls es möglich ist, wenn nicht. Ja, also tatsächlich haben wir ganz bodenständig angefangen, haben uns sozusagen erklärt, was überhaupt Veganismus bedeutet. Also natürlich muss man es ganz klar abgrenzen von einem unpolitischen Verständnis. Also vegan war auch sehr lange einfach nur ein Trend, wo Leute sozusagen nur den Konsumboykott fordern und halt nicht weiterdenken. Also da die Kapitalismuskritik auch einfach fehlt und hatten dann anknüpfend an NeoC auch nochmal geschaut, ja, welche verschiedenen Gruppen von TierbefreierInnen gibt es denn überhaupt? Also die unpolitischen, politisch motivierten bis hin zu veganen AnarchistInnen, also so eine dreigliedrige Aufteilung und dann übergegangen zu, was ist eigentlich Anarchismus, was verstehen wir darunter? Und dann so auch die Gemeinsamkeiten eröffnen zu können. Und da ist ganz klar halt die Hierarchie, Freiheit, Kritik der Gewalt ein Thema gewesen. Wir haben auch ein bisschen mit der pazifistischen Bewegung beschäftigt, wo wir dann auch nochmal veganen AnarchistInnen vorgestellt haben, also die Vorreiter oder die DenkerInnen. Da hatte Marina auch nochmal ein paar vorgestellt, Luise Michel, genau, um da auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, dass es halt nicht erst seit heute sozusagen Thema ist, schon viele Generationen auch zurückliegend. Genau. Zum Beispiel auch Tolstoi mit dieser Friedensbewegung. Genau. Ja. Und hatten uns halt auch nochmal im Hinblick auf das ökonomische System, also was kommt anstelle des kapitalistischen Systems auch nochmal mit Bedürfnisproduktion auch beschäftigt und wie das halt mit dem veganen Gedanken halt auch zusammengehen kann. Ja. Und so ein paar Thesen aufgestellt, wie halt Vorurteile auch nochmal aufgegriffen, die von AnarchistInnen auch gegenüber des Veganismus geäußert wurden und haben da sozusagen auch Argumentationspunkte geliefert. Also es sei so ein klassisches Argumentending war auch dieses, ja, dass halt Tiere essen und töten halt im Kapitalismus das eigentliche Problem ist, also die Massentierhaltung, und dabei an sich halt das nicht zu kritisieren ist, dass der Mensch sozusagen über dem Tier steht. Und wenn wir aber gegen jegliche Unterdrückungsform denken und ja auch Anarchismus als Prozess verstanden wird, muss man ganz klar sagen, muss man das ja auch irgendwie ja, einfach mitdenken. Und ja, auch offen sein für neue Unterdrückungsmechanismen. Denn wir wissen, wenn wir einem begegnen, finden wir auch wieder viele neue. Und sozusagen der Anarchismus ist ja der Prozess, der dahinter steht und halt nie vollendet ist. Cool. Das erste Mal anarchistische Buchmesse in Mannheim, oder? Nee, also wir sind jedes Jahr tatsächlich dabei. Vor 3 Jahren das letzte Mal. Ja, und normalerweise sind wir aber draußen am Rande und diesmal haben wir es erstmal hier reingeschafft. In die Halle geschafft. Ja, das ist schon ein großes Upgrade. Und ihr kommt wieder in 2 Jahren. Klar, fest eingeplant. Cool, dann würde ich mal weiterziehen. Ja. Ihr habt noch die Möglichkeit, den HörerInnen von Radio A alles Mögliche mitzugeben, was ihr mitgeben wollt, wenn es noch was gibt. So. Ja, wir sind nächstes Wochenende auf dem Pfingstfest. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt sind. Ja, am 12. Juni. Ja, schade, weil es ist ziemlich geil und wir machen da einen Kuchenstand. Ansonsten sieht man uns bestimmt bei Vegan im Quadrat wieder. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Ciao. Okay. Ja, ich war bei die TierbefreierInnen e.V. und bin jetzt rübergekommen zum, hier steht Seitenhieb Verlag, aber wir haben gerade schon ein ganz kurzes Vorgespräch geführt, dass das eigentlich nicht der einzige, die Grundlage des Standes ist, also nicht nur der Seitenhieb Verlag ist hier und eigentlich ist der Seitenhieb Verlag auch nicht ein richtiger Verlag und so weiter. Ich gebe das Wort einfach weiter. Ja, also in der Tat ist es nur so unser Name, den wir verwenden, um auch mal das ein oder andere in den Buchhandel reinzukriegen, ist mal gegründet worden von diesen Kreativaktivistis, die sich ansonsten auf Bäumen oder an Autobahnbrücken wohler fühlen oder festgekettet in der Erde. Und da wir Schwierigkeiten hatten, auch schon mit linken und anarchistischen Verlagen in Deutschland, jemand irgendwas unterzukriegen, weil die doch, nach meiner Auffassung, auch die anarchistische Szene gern so ein bisschen bürgerlich nah ist, wollen die keine radikalen Inhalte da so reinbringen und mit Aktionen schon gar nichts zu tun haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen unser eigenes Ding, das ist uns zu mühselig. Und so empfinde ich das jetzt hier leider auch, also so eher, dass wir hier so ein gewisser Fremdkörper sind. Also es gibt kaum eine Veranstaltung so im Protestspektrum von Deutschland, die so wenig ausstrahlt, dass sie wirklich gesellschaftliche Veränderung erkämpfen will. Also kämpferisch ist das überhaupt nicht. Das ist eher so eine Nabelschau von Verlagen, die Werke verlegen, die irgendwie mit dem realen Leben hier in Deutschland eher wenig zu tun haben. Man kann das natürlich immer übertragen. Das geht natürlich immer. Oder sie feiern ab, wie lange sie schon existiert haben. Das ist alles Nabelschau und nicht mehr gesellschaftliche Intervention. Und ja, ich hatte es auch nicht anders erwartet, aber jetzt nach der Corona-Pause haben wir uns hier nochmal hingestellt und ich glaube nicht, dass wir nochmal wiederkommen, wobei das Wir ja nicht definiert ist, wenn andere den Stand nochmal machen wollen, aber ich auf keinen Fall. Das ist mir jetzt einfach zu lang. Der deutschsprachige Anarchismus ist einfach langweilig. Okay. Ein wichtiges Statement, finde ich. Also ich will es gar nicht bewerten, ich freue mich total drüber. Ich freue mich, wenn es, also wir als Radio A Redaktion freuen uns immer über Dissens innerhalb der Strukturen, die sich als, wie soll man sagen, als einvernehmlich verstehen, was sie eigentlich nicht sind und auch nicht sein sollten. Und Widersprüche werden ja gerne klein, oder Unterschiede werden ja gerne kleingeredet als kleine taktische Unterschiede. Oder sind auch nicht relevant. Wenn man, wenn man nichts will, außer Bücher verkaufen, dann gibt es auch kaum Streitpunkte. Ja, das ist richtig. Okay, trotzdem seid ihr hergekommen, um die Dinge, die ihr quasi produziert habt und erarbeitet habt, vorzustellen und auszustellen. Ich hätte gerne den Stand anders dekoriert. Also ich habe Mannheimer aktive Gruppen angesprochen, ob sie sich hier hinstellen. Da hätten wir uns dann noch deutlicher unterschieden. Wir haben hier auch verschiedene Aktionsausstellungen sowas auf den Räumen verteilt, an den Fluren oder so etwas. Wir haben auch entsprechende Veranstaltungen zu Aktionsformaten gemacht. Und natürlich sind auch schon 3,5 Gespräche entstanden, aber im Großen und Ganzen haben wir so an der Veranstaltung eher vorbei agiert. Okay. Wenn du jetzt quasi über diesen Kanal, der jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute hat, obwohl manchmal schon, es kommt immer darauf an, das Internet ist unberechenbar für uns, weil wir uns schlecht damit auskennen, für die Radio A-Redaktion, eine Mitteilung absetzen könntest, wie das zu verändern wäre und wie es da vielleicht wieder zu mehr Interventionen kommt. Was wäre dein Statement? Also im Moment habe ich den Eindruck, dass die politische Bewegung sehr stark entweder in solchen langweiligen Laberzirkeln rumhängt oder so einen wellenförmigen Aktivismus an den Start bringt, der den Menschen, die aktiv sind, wenig tatsächlich Know-how oder Interventionsmacht vermittelt, sodass auch sehr wenig nur lokal zum Beispiel so richtig einsteigen. Und das finde ich momentan eigentlich das Wichtigste, was passiert, weil es sind ja über Friday for Future Service wieder ein paar mehr Leute geworden, die sich aber überwiegend nicht wirklich das Know-how aneignen, wie man politisch Sachen knacken kann. Und das ist jedenfalls das, wenn ich jetzt irgendwie mal mir das wünschen würde, so etwas, dass sowas häufiger gemacht wird, sich dieses Know-how. Wir machen ja zum Beispiel so Aktionstraining, wie man ist wir, da, wir haben keine in dieser Kreativaktivistinnen-Szene. Wir arbeiten ja ohne Label und ohne ständig die Kontonummer oder so etwas zu machen. Will euch nicht stören. Das passiert aber, wenn du in ein laufendes Tonband hineinredest. Macht nichts, sag was Spannendes. Ich möchte dieses Buch kaufen. Ja, mach das. Das ist auch das, was du als Selbsteinschätzungspreis machen willst. Ja. Schön sagen können. Selbsteinschätzung ist Selbsteinschätzung. Da habe ich gar nichts zu sagen. So, sorry. Buchmesse halt. Also wir machen gerne Aktionstrainings, auch zum Beispiel auch da abweichend den großen Playern, die machen Aktionstrainings, nennen das auch so, und trainieren die Leute nur, wie sie an deren Aktionen teilnehmen können. Das ist ein völlig anti-emanzipatorischer Ansatz, wo ich immer sage, der Inhalt ist besser, aber die Methode ist wie bei der Bundeswehr. Wir machen Aktionstrainings, wo wir überhaupt nichts vorgeben, sondern die Leute hinterher sich hunderte von Ideen entwickeln, was sie bei sich selber machen, zu ihren Themen. Da habe ich den Eindruck, dass das eine ultra wichtige Geschichte Geschichte wäre, dass denn ganz viele unterschätzen, glaube ich auch, welche Handlungsmacht sie haben, wenn sie nur zu dritt oder zu fünft sind und wenn sie die richtigen Aktionskenntnisse haben, wie man halt so eine Blockade machen kann, wie was man aus dem Demorecht alles rausholen kann, dieses dumme Rumgelatsche, das ist ja unerträglich. Also da geht ganz was anderes. Das Kommunikationsguerilla, filigrane Sabotage, was da alles geht. Und das würde ich mir hoffen, dass so in allen Städten eigentlich da mal so Gruppen eher an den Start gehen und ihre Städte zerlegen, auch wenn sie nur 3 oder 4 Leute sind. Schönes Statement. Ihr könnt ja mal so ein Aktionstraining in Karlsruhe veranstalten. Gerne. Okay, gibt es noch was zu sagen? Ganz viel, aber das sprengt den Rahmen. Oh, Sendezeit gibt es ohne Ende. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Leute, die freies Radio machen. Okay, dann ziehe ich mal weiter. Vielen Dank. Alles und klar. Bis die Tage. Ja, nachdem ich den Stand der kreativen Aktivisti verlassen habe, bin ich rübergegangen zu anarchismus.de. Gestern hatte ich es schon von euch, habe ich irgendjemand gesagt, relativ neues Projekt, habe ich gesagt, was, anarchismus.de gibt es auch schon ewig, schon so eine 20 Jahre alte HTML-Website, sieht aus wie, nein, eine der besten Websites, die ich seit langem gesehen habe. Und dann habe ich kurz nachgedacht und gedacht, na, warte mal, dieses HTML-Projekt mit irgendwelchen uralten Texten heißt anarchismus.at. Ja, jetzt bei anarchismus.de auf der Buchmesse, anarchistischen Buchmesse in Mannheim. Ihr seid, so, wenn ich das richtig weiß, auch aufgrund der Zeit, wie lange das Projekt existiert, zum ersten Mal hier. Ich war vor 3 Jahren noch nicht da. Ja, ich gebe das Wort einfach weiter. Anarchismus.de auf der Buchmesse in Mannheim. Ja, das Witzige ist ja, dass du tatsächlich trotzdem recht behalten hast mit deiner Einschätzung, dass da eine uralte HTML-Seite dahin schlummerte. Und zwar haben wir die Domain halt übernommen von anarchismus.de, was seit den 90ern, 80ern registriert war und existiert hat. Und das war halt tatsächlich auch so eine veraltete Webseite, die wir dann übernommen haben. Und jetzt ist es eben seit Anfang des Jahres ein sehr schick aufgesetztes neues Layout und halt auch ein Kollektiv, was dahinter steht. Also das andere Projekt war halt vorher eben nur noch so auf Halde, sag ich mal, eher ein Archiv. Und jetzt ist es wirklich, haben wir den Anspruch, eine Webseite zu schaffen für den sozialen Anarchismus, für den organisierten Anarchismus, für alle Teile der Bewegung, die dort also ein Forum für sich suchen, Blogbeiträge zu veröffentlichen, ihre Positionen darzulegen. Und wir haben auch eine Übersicht über die verschiedenen Strömungen des Anarchismus, wo ihr euch eine gute Übersicht machen könnt und auch eine tolle Übersicht über die vorhandenen Strukturen, die es gibt, wo ihr einfach draufschauen könnt, was in eurer Stadt dann auch an Gruppen existiert, was es sonst so für Medienprojekte auch darüber hinaus noch gibt. Und ja, da ist also ein komplettes Programm geboten, würde ich sagen. Cool. Ich habe es mir kurz angeguckt. Also ich meine, es ist nicht schwer zu merken. Die Hörerinnen werden sich es hoffentlich auch mal reinziehen. Anarchismus.de, super gute Domain. Schön, dass ihr sie wieder ausgegraben habt. Lag ich doch nicht falsch, finde ich gut, weil ich da, ich habe mich schon gezweifelt. Nee, nee. Aber irgendwie dachte ich schon. Also, ja, cool. Ihr habt die Möglichkeit, in einem Kanal, der ungefähr 100 der HörerInnen hat, wie über Tage eine Message über euer Projekt noch loszuwerden, was es noch zu sagen gäbe. Es gab ganz unterschiedliche Messages schon, auch zu ja, was wir aktuell so dran und zu tun aus anarchistischer Sicht und aus den unterschiedlichen Ständen mit unterschiedlichen Perspektiven und so. Also einmal ist es, denke ich, wichtig für uns zu sagen, dass wir uns sehr freuen über Einsendungen und das auch wirklich, das Projekt ist ja relativ neu und deswegen auch vielleicht noch nicht überall bekannt und dass wir uns einfach darüber freuen, wenn die Webseite auch in diesem Sinne genutzt wird für eben Blogbeiträge zu aktuellen Themen, zu geschichtlichen Themen, ist eigentlich, da sind wir sehr offen und dass das auch wirklich zu dem Projekt wird, was wir wollen, auch wenn natürlich schon einige Einsendungen da ist. Speziell freuen wir uns auch darüber, wenn Genossinnen schreiben, weil wir da halt echt auch Probleme haben, das zu füllen. Man weiß es ja auch vielleicht, dass eben die AutorInnenschaft im Anarchismus dann oft sehr männlich geprägt ist, und das wollen wir auch eigentlich bei uns auch ein bisschen ändern, aber es ist nicht so einfach, weil wir auch nur bedingt eben die Webseite mit Inhalt füllen können, weil wir ja schon ausgelastet sind mit der Verwaltung und all dem. Aber da freuen wir uns auf jeden Fall, und ansonsten, ja, können wir auf jeden Fall nur dazu ermutigen und wollen auch dazu ermutigen, dass wir den Anarchismus auch eben explizit als ein klassenkämpferisches Projekt verstehen, wo wir eben sagen, wir müssen uns an die Menschen richten, wir müssen auch raus aus der Szene-Bubble und da auch mit einem professionellen Auftreten die Menschen versuchen wieder zu erreichen und für unsere Ideen zu überzeugen. Cool. Das war's. Super, vielen Dank. Danke dir. Schöne Buchmesse noch, ja, und alles Gute. Danke. Euch auch. So, nachdem ich jetzt die netten Genossinnen von anarchismus.de besucht habe, bin ich rüber geswitcht zum Paper Jam Collective, dem einzigen englischsprachigen Stand auf der Messe. So that means it's only a table which is fully in English. So I switched to English. Not very good, but I try. So welcome, no, not welcome, you're here since 3 days, Anarchist Book Fair in Mannheim. Correct. What are you bring? What did you bring? What is the purpose of... We are Paper Jam, a printing collective from Amsterdam. We've brought mostly zines, short brochures, some tens of pages long, about basically every topic related to anarchism and activism. I mean, you can see how much space we take up. Yeah. So that's us. We mostly print our own zines, as well as some bigger books, but we're more focused on shorter texts. And you get the texts from different groups? Yes. And you print it, actually. Paper Jam makes a selection of texts. They come from all over, both different countries. I mean, they're in English, but often they're translations as well. But they are whatever the Paper Jam collective thinks is important to print. Depends on what. Okay, very nice. And there is an Anarchist Book Fair as well in Amsterdam. That's right. Yeah. In October. Can I get an announcement? 29th and 30th of October, there is the Anarchist Book Fair in Amsterdam. And critique. I think worth to go there and have a kind of Anarchist Book Fair holidays. Brilliant. Yeah. Absolutely. There are sleeping spaces that can be arranged if you come from abroad. So that's Anarchist Book Fair Amsterdam, 29th and 30th of October. Anarchist Book Fair Amsterdam at riseup.net. Nice. We have any kind of statement for the couple of listeners of this radio show? It's an anarchist radio show, actually, in German. Now we switch to English. Are you okay? A statement? Start your own printing collectives. Yes. Like printing stuff is really important, and it's really easy. And you can spread information very quickly. So try to look into it. Who knows? Buy office printers. They're really, They're good. They print much faster, much better. It's cheaper. Or use the office printer of your office? Oh, you could also, do illegal printing. Print at your university, your school. Oh, absolutely. Just if you can do it for free, do it for free somewhere. Steal from work. Okay. I think this is the best statement of the radio show for the day. Every day, steal from your workplace. Yes. Okay, thanks a lot. Have you got it. Fair, and we'll see us hopefully in Amsterdam. Yeah, thank you very much. ja, nachdem ich beim Paper Jam Collective den schönen Abschlusssatz gesammelt habe, jeden Tag ist Bekleider ein Arbeitsplatztag, bin ich rübergegangen zum Stand der Ziegelbrenner oder Ziegelbrennerstand oder was auch immer, Bücher und mehr. Und Ziegelbrenner auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim 2022 nach 3 Jahren Pause, was gibt es zu sagen? Ja, erstmal wunderbar, dass so viele Menschen wieder zusammengekommen sind. Ich bin sehr zufrieden mit den Gesprächen, mit dem Interesse, mit dem Zulauf hier, was ja so klar nach 3 Jahren Pause und vor dem Corona-Hintergrund nicht zu erwarten war. Und ja, hatte auch selbst eine Veranstaltung hier gemacht und muss sagen, ich bin rundherum zufrieden, bin vom ersten Mal an dabei gewesen hier in Mannheim und finde es einfach auch immer wieder ganz toll, wie herzlich man hier begrüßt wird, aufgenommen wird, mit wie viel Herzblut die Menschen hier in der Stadt das auch immer vorbereiten. Ich füge immer so eine kleine Frage an, das ist eigentlich die einzige Frage bei dieser Runde. Die Möglichkeit dieser kleinen und manchmal auch großen Hörerschaft von Radio A Karlsruhe, ein Statement mitzugeben, was vielleicht auch nach dieser pandemischen Zeit aus deiner, eurer Sicht dran sein könnte. Aus meiner persönlichen Sicht, ich bin ja jemand, der auch sehr stark kritisiert, wie sich gerade auch Linke und teilweise anarchistische Bewegungen innerhalb der Pandemie verhalten haben. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, den Gehorsam, den Konsens mit Staat und Kapital zu zerstören, zu brechen. Wir müssen auf jeden Fall rangehen, da wieder wesentlich kritischere Gegenmacht aufzubauen. Das scheint mir notwendig und ich hoffe, dass so eine Veranstaltung in Gesprächen und Veranstaltung auch so ein bisschen Impulse dazu bietet. Cool. Vielen Dank. Ciao. Passt gut, oder? Nee, wie auch immer. Passt jetzt gut. Passt jetzt gut zum Sonntagnachmittag. Ich habe gerade keine Hand frei. Ja. Noch die Möglichkeit, irgendwas Freies hinzuzufügen, was dir wichtig wäre oder was du, wenn es was zu sagen gibt, in Bezug auf den Ziegelbrenner, in Bezug auf die Buchmesse. Ja, ich sag einfach nur weiter so. Ich hoffe, dass wir uns in 2 Jahren hier wiedersehen. Sehr gut. Das hoffe ich auch. Okay, danke dir. Ja, bitte. Bis dann. Ciao. Ja, nachdem ich mich vom Ziegelbrenner verabschiedet habe, darf ich jetzt noch mal nachfragen bei Assoziation A auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim. Gleiche Frage. 3 Jahre Pause, jetzt wieder hier. Wie war's? Es ist Sonntagnachmittag. War sehr schön. War vor allem nach dieser langen Pause super schön, mal wieder hier gewesen zu sein. Auch mal wieder so in dieses Wuseln einzusteigen, Leute wieder zu sehen nach einer langen Zeit, nette Gespräche zu führen. Und das auch wieder im Forum. Ich finde, das ist ein schöner Ort dafür. Es gibt verschiedene Räume, verschiedene Ebenen und dadurch viele Möglichkeiten des Austausches. Ja. Schön. Was könnte, das ist so die einzige Frage, die ich eigentlich mitbringe in diese Runde, was könnte nach 3 Jahren, also nach dieser ganzen pandemischen Zeit, die ja durchaus auch von anderen Krisen mitgeprägt war, jetzt haben wir wieder was ganz Neues laufen, mal wieder eine kriegerische Auseinandersetzung sehr nah, wobei wir kriegerische Auseinandersetzungen die ganze Zeit irgendwo anders hatten, wo es halt weniger Leute interessiert hat. Aus Sicht der, aus deiner Sicht quasi, was könnte dran sein? dran sein, woran? Dran sein, zu tun, zu denken, an Entwicklung zu leisten. Naja, ich glaube, einerseits genau so eine Orte zu schaffen, wo halt miteinander diskutiert wird, wo sich ausgetauscht wird. Ich glaube gar nicht, dass wir die eine Linie miteinander finden werden, aber dass es vielleicht so dieses übergeordnete Projekt gibt, auf das wir uns besinnen und wo natürlich hinsichtlich der verschiedensten Krisen oder jetzt die jüngst halt auch der Mord in Mannheim durch Polizeibeamte hinsichtlich des Gedenkens in Schönau und so weiter, das umso wichtiger erscheint halt linke emanzipatorische Politik voranzutreiben und dass halt eine Antwort halt natürlich halt nur sozialrevolutionär sein kann, um schlussendlich die Krisen vielleicht nicht zu beseitigen. Das wird hinsichtlich der Naturkatastrophe nicht möglich sein, aber zumindest bessere und überhaupt Antworten zu finden darauf. Und da siehst du Dialog und Treffen und Diskussionen als mögliche Ansatzpunkte. Es gibt auch andere, die sagen, wir müssen jetzt mal richtig uns gut aufstellen und quasi ein starkes Bild nach außen vermitteln und einfach mal tun quasi und nicht mehr so viel reden. Wir reden ja schon zu lange zu viel. Weiß nicht, habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass wir viel reden, aber mehr innerhalb dieser kleinen Subszenen, in der wir uns bewegen und darüber hinaus habe ich nicht das Gefühl, dass wir sehr viel miteinander reden oder dass die Diskussion, die wir führen, es ja gar nicht darum geht, eine Lösung zu finden, sondern eine Abgrenzung voneinander zu treten für, was weiß ich nicht, was die Gründe sind, eigene Profilierungssucht oder andere Gründe. Vermag ich nicht zu sagen. Nee, ich habe schon das Gefühl, dass diese Treffen notwendige und damit ein Diskutieren und ein Reden notwendige Basis sind, um halt in Aktion treten zu können, um mehr zu werden, um überhaupt eine Stärke zu entwickeln, mit der wir nach außen treten können. Okay. Vielen Dank. Gerne. Noch eine schöne Buchmesse. Es ist schon Sonntagnachmittag, ist bald zu Ende. Ich ziehe mal weiter und frage noch ein paar andere Leute, was sie so meinen. Und ich fahre jetzt los. Danke. Ciao. Auf gut. Ja, nachdem sich Assoziation A verabschiedet hat von der Buchmesse und sich auf den Heimweg macht, bin ich rübergekommen zu Aroma Zapatista Kaffeekollektiv, einem der wichtigsten Stände auf der Buchmesse, weil ohne Kaffee kann niemand lesen. Also es mag einzelne Menschen geben, aber nicht viele, glaube ich nicht. Ja, Aroma Zapatista Kollektiv auf der anarchistischen Buchmesse. Ich gebe das Wort einfach weiter. Ja, wir haben ein schönes Wochenende hier gehabt auf der Buchmesse und alle Leute mit Kaffee versorgt. Gab guten Espresso und Filterkaffee. Genau. Hören wir im Hintergrund? Genau. Wir kommen aus Hamburg und zwei von uns sind vom Rösterei-Kollektiv La Gota Negra und ansonsten ist hier Aroma Zapatista. Genau, wir rösten den Kaffee für Aroma Zapatista und haben dafür ein kleines Kollektiv gegründet. Und Aroma Zapatista gibt es jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Und hat eine Verbindung zur EZLN, so wie es sich anhört, oder zu den Zapatisten. Genau, da beziehen wir den Kaffee her im direkten Handel. Also es gibt sehr viel Austausch. Und jetzt zum Beispiel letztes Jahr gab es auch die Reise der Zapatistas. Die sind nach Europa gekommen und wir haben versucht, ein schönes Programm zu organisieren und die Zapatistas in Hamburg gut zu empfangen und haben viele spannende Workshops mit denen gemeinsam gemacht. Es gab auch eine Deutschlandreise, das war nicht nur Hamburg. Nee, Europareise. Europareise. Und eine Station war auch Hamburg. Mhm. cool. Es gibt die Möglichkeit dieser mal großen und mal kleinen Hörerschaft der Radio A-Sendung, dieser anarchistischen Radiosendung, die wir von Karlsruhe aus senden, was mitzuteilen über das Projekt. Wie kann man euch unterstützen? Was ist Zielsetzung? Bringt es was bei euch, Kaffee zu kaufen anstatt irgendwo anders? Zum Beispiel. Ja, genau. Also wenn unser Kaffee gekauft wird, dann geht ganz viel von dem erwirtschafteten Geld direkt in die Strukturen der Zapatistas. Und wir finden auch immer gut, auch zu informieren über den aktuellen Stand dort vor Ort, was da gerade die Kämpfe sind und wie es den Menschen vor Ort gerade geht, und machen deswegen eigentlich auch gerne so Infoveranstaltungen zu dem Thema. Da kann man uns auch für einladen oder anfragen, oder zumindest Aroma Zapatista, jetzt wir als La Gota Negra, als Rösterei-Kollektiv, waren selber noch gar nicht bei den Zapatistas zu Besuch, aber Aroma Zapatista macht regelmäßig Reisen dahin. Und genau, jetzt war es halt schön, dass die Zapatistas auch mal in Europa waren. Und diese Reise soll auch weitergehen. Es soll nochmal eine Reise nach Europa geben und auch auf die anderen Kontinente. Und dafür braucht es auf jeden Fall viel Geld zur Finanzierung der Reise. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel einen extra Kaffee geröstet, der Viaje Zapatista heißt. Und wenn der gekauft wird, dann geht das ganze Geld, was wir damit erwirtschaften, direkt in die Finanzierung der Reise. Cool. Das heißt, internationalen Austausch, antinationalen Austausch sogar fördern durch Kaffee trinken, ist noch ein gutes Angebot. Mhm. Jo. Und genau, wir haben halt auch immer Informationsbroschüren und so dabei. Und genau, ja. Schön. Kommt ihr wieder in 2 Jahren? Ja, gerne. War schön hier. Sehr gut. Dann noch eine schöne Buchmesse. Dir auch. Danke. Ciao. Nachdem ich beim Kaffeekollektiv noch keinen Kaffee getrunken habe, aber ein bisschen plaudern konnte, bin ich zum Stand vom, nicht direkt vom Umsonstladen Bremen, wenn ich es richtig verstehe, zum Stand gekommen, bei dem es um ein super Buchprojekt geht, nämlich die Befreiung von Geld und Eigentum. Davon gibt es mittlerweile Band 1 und 2. Und ja. Genau, ich bin Johann, ich bin eine Person, die seit Anfang an dabei ist bei diesem Projekt. 2010 auf dem Umsonstladen Vernetzungstreffen gab es einen Workshop, den ich gemacht habe, und daraus ist halt ein kollektiver Prozess entstanden. Und das Ergebnis davon ist, dass wir mit Leuten aus Wien zusammen dieses Buch gedruckt haben. Und das Buch Befreiung von Geld und Eigentum beschreibt? Ja, das beschreibt eine ganze Menge. Also das werden insgesamt noch mehr Bände als die 2, die bis jetzt fertig sind. Diese beiden ersten, im ersten Band geht es erstmal darum, dass Geld und Eigentum nicht schon immer da gewesen ist, sondern dass das ein sehr brutaler, patriarchaler Prozess gewesen ist, das durchzusetzen. Und dann geht es in den beiden ersten Bänden zusammen um eine Kritik der bestehenden Verhältnisse, und zwar basierend auf vielen praktischen und aber auch auf theoretischen Überlegungen. Und im Band, in den beiden Folgebänden, wird es um Utopien und praktischen Versuchen zur Befreiung von Geld und Eigentum aus 2500 Jahren gehen, aus aller Welt, wobei der eurozentrische Schwerpunkt sich leider nicht so vermeiden ließ. Aber wir hätten gern noch mehr aus dem globalen Süden dabei gehabt, aber genau. Es gibt Grenzen, zum Beispiel durch Sprachen oder sowas. Und durch minder gut bestückte Bibliotheken zum Thema. Ne? Das ist ja einfach gar nicht so einfach, Informationen zu finden, stelle ich mir vor. Und im letzten Band wird es einmal um unsere eigene offene Utopie gehen und zum Zweiten um so Schritte in die Richtung, wie man da hinkommen kann. Cool. Hört sich nach einem sehr spannenden Projekt an. Und wie waren so Feedback und Erfahrungen in Bezug auf die Buchmesse? Ja, also die Veranstaltung ist ziemlich gut gelaufen. Es waren genug Leute da. Ich habe nicht gezählt, aber es waren ordentlich Leute da und wir haben gut und spannend diskutiert. Das ist mir immer das Wichtigste. Also ich finde, Mensch lernt viel mehr miteinander, wenn man sich da auseinandersetzt über bestimmte Fragen, als wenn man die ganze Zeit nur übers Ohr konsumiert. Und ja, die Tage waren unterschiedlich, wie viele Leute hier waren und sich die Bücher genommen haben, aber es waren schon auch Leute hier und haben die Bücher sich eingesteckt und das ist schön auf jeden Fall. Und cool. Viele schöne, interessante Gespräche am Rande von dem Ganzen. Sehr schön. Vielen Dank für deine Eindrücke. Ich werde auf jeden Fall zwei Bücher mitnehmen nach Karlsruhe, und zwar jetzt gleich. Vielleicht sogar vier, weil wir die dann im Infoladen weitergeben, vom Umsonstladen. Ja. Ja, wunderbar. Danke, noch eine schöne Buchmesse, einen schönen Sonntag. Ja. Ciao. Okay, ich habe meine Runde durch die Halle beendet. Die Ausstellung von Jo konnte ich jetzt leider nicht mehr vorstellen, weil sie leider nicht mehr hing und ich Jo auch nicht mehr getroffen habe. Aber ja, jetzt bin ich nochmal zum Infopoint zurückgekehrt, zur anarchistischen Gruppe Mannheim, zur AGM, die das Ganze veranstaltet hat, und lege einfach mal das Aufnahmegerät auf den Tisch mit der Frage, Abschlussstatement, Rückblick, anarchistische Buchmesse nach 3 Jahren Pause, Sonntagnachmittag. Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Das Feedback war durchweg positiv. Alle haben sich gefreut. Liegt sicherlich auch an der langen Corona-Pause, dass sich alle gefreut haben, dass überhaupt mal wieder was los ist. Aber auch über die Buchmesse an sich haben sich alle gefreut. Insofern wir als Veranstalter sind zufrieden. Ja, und es schien alles sehr reibungslos gelaufen zu sein. Und es war auf jeden Fall eine sehr gute Stimmung und sehr gute Kommunikation mit allen Menschen, die daran gearbeitet oder präsentiert oder bei den Ständen waren. Und ja, so ein bisschen, wie man sich vorstellen kann, wie ein Archiv funktionieren könnte. Also wir halt in einem kleineren Kontext. Wir hatten auch wieder ein spannendes Vortragsprogramm, also es war vielfältig und die Vorträge waren auch durchweg gut besucht und wurde viel diskutiert. Insofern denke ich auch, dass auch ein bisschen inhaltlich was rübergekommen ist. Genau. Es war extrem vielfältig mit den Vorträgen, also man hat wirklich ganz viel über ganz viele Ecken gehört. Also ich muss sagen, bei dem ganzen positiven Feedback, das ich jetzt bei meiner Tour durch die Halle und alle Stände bekommen habe, kommt ihr leider aus der Nummer nicht raus, in 2 Jahren wieder eine Buchmesse zu veranstalten. Gibt es schon ein Datum? Also wir müssen jetzt erstmal überlegen, weil wir hatten ja jetzt bisher immer 2 Tage und es ist zum ersten Mal 3 Tage. Also wie wir es beim nächsten Mal machen, ob wir wieder auf 2 Tage zurückgehen oder ob wir bei den 3 Tagen bleiben. Das ist jetzt eine Überlegung, die wir intern halt anstellen müssen. Und genau, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auf jeden Fall eine 7. Buchmesse geben wird, das ist auf jeden Fall sehr hoch. Okay. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte tatsächlich jetzt Buchmesse zu Ende, Sonntagabend? Ich habe immer die Frage gestellt, allen möglichen Leuten, Leuten, vielleicht auch jetzt eher als Menschen aus der AGM. Aus eurer Sicht, weil das habe ich alle gefragt, wir hatten diese Pandemie, wir haben Krisen ohne Ende, also bei der Umwelt angefangen, über jetzt Krieg sowieso nicht nur in der Ukraine, sondern an allen möglichen Orten. Wir haben einen Rechtsruck und gleichzeitig innerhalb der Linken auch einen Ruck Richtung autoritäre Formierungen, nehme ich auf jeden Fall so wahr und einige andere Menschen doch auch. Was könnte dran sein aus eurer Sicht? Ja gut, nehme ich persönlich auch wahr, also zu meinen, die Krisen scheinen sich zu verstärken und man hat das Gefühl, okay, Corona ist vorbei, man kann ein bisschen durchatmen, dann kommt jetzt der Ukraine-Krieg. Wobei, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch noch viele andere Kriege, aber weil der medial halt so präsent ist, beschäftigt man sich automatisch ein bisschen mehr damit. Und ja, es ist irgendwie so ein Dauerkrisenmodus und also so viel Optimismus aufzubringen, da gehört schon große Leistung dazu im Moment. Also, ja. Ja, man steht irgendwie zwischen der Schlucht und dem Abhang. Sozusagen, also es scheint nicht wirklich viel Potenzial für die Zukunft zu sein, aber das ist dann bei manchen Leuten doch tatsächlich Optimismus da ist und Motivation, Sachen zu machen und Sachen zu ändern, das tut uns sozusagen alle gut. Und die Hoffnung steht ja zuletzt. Also ich kann nur eins sagen, als Rückmeldung von allen, mit denen ich gesprochen habe, alle haben sich sehr, was sie als dran empfinden, was notwendig ist, wieder zurückzukommen in den Austausch, in die Kommunikation, in die Diskussionen, in die Treffen und einfach in dadurch sich herausbildende gemeinsame auch Aktionsformen. Und, ja, also da glaube ich, hat die Buchmesse jetzt aus meiner Sicht, mit dem, was ich jetzt sagen kann, einen großen Beitrag geleistet. Ich bedanke mich auf jeden Fall und freue mich, in 2 Jahren wieder hier zu sein. Ja, wir uns auch. Danke fürs Durchführen, Organisieren und... Ja, sehr gerne. Macht uns auch immer wieder Spaß, das Organisieren. Auch wenn es anstrengend ist, aber es gehört dazu. Ne? Also ohne Einsatz kommt auch nichts mehr rum. Vielleicht. So, nachdem ich jetzt mit der AGM abgerechnet habe und das letzte Statement abgeholt habe, wie das Wochenende aus Sicht der AGM war, darf ich jetzt noch kurz jemanden vom Jugendkulturzentrum Forum befragen. Das Jugendkulturzentrum hat die Messe gehostet und beherbergt, schon das 5. Mal, glaube ich. Ich gebe das Wort einfach ab, du stellst dich vor, wenn du willst oder nicht, mit Namen, ohne Namen, whatever. Ja, gerne. Ja, hallo, Joel Wadenga mein Name. Ich bin seit Anfang des Jahres hier Mitarbeiter für die politische Bildung im Jugendkulturzentrum Forum und wir sind das 6. Mal Gastgeber. Es ist die 6. Buchmesse, von Anfang an hat die quasi bei uns im Haus stattgefunden. Und Anarchismus ist ja quasi diese Tätigkeit, Betätigung mit den Menschen mit schwarzen Kleidern, Steinen, brennenden Barrikaden, Molotow-Cocktails, kaputten Häusern und so. Weiß man ja auch von G20, ist ja weltweit bekannt. Mhm. Wie viel vom Haus ist übrig nach einer Woche anarchistischer Buchmesse? Du wenig, sage ich. Nee. Es ist alles, es ist eigentlich noch ein bisschen schönes Chaos hier, aber es ist auch noch nicht fertig abgebaut. Ich glaube, es sieht alles noch ganz gut aus. Und wir werden es bestimmt dank dieser schönen Vorstellung von Anarchismus, die du eben präsentiert hast, auch wegen der Veranstaltung wieder in den Verfassungsschutzbericht schaffen. Sehr gut, wirklich. Also das wurde mir zumindest so gesagt, ich habe den nicht gelesen, aber ich glaube, wir werden erwähnt darin, weil wegen dieser Veranstaltung in den letzten Jahren. Und wenn du das jetzt so mit ausrichtest als jemand vom Jugendkulturzentrum, Kannst du es nachvollziehen, so nachdem du die Leute getroffen hast jetzt das Wochenende über? Du meinst, dass das dann dazu führt, dass man vom Verfassungsschutz... Ja. Achso, nee. Also wir werden da auch immer erwähnt. Ich weiß aber immer nicht genau, warum, weil eigentlich habe ich nur ein Aufnahmegerät und frage Dinge. Naja, weißt du, der Verfassungsschutz ist ja, weißt du wahrscheinlich eh, ist ja ein Geheimdienst, der vor allem Interessen des Staates dient, würde ich sagen. Ich glaube, ich fände die Idee eines zivilen Verfassungsschutzes, in dem es um bestimmte Werte, die ja auch in der an sich nicht komplett grundfalschen Verfassung bei uns drinstehen, verteidigt. Also einem Verfassungsschutz, der auf grundlegende Achtung von Menschenwürde, Minderheitenrechten pocht und versucht, die umzusetzen. Dann glaube ich aber, wären die wahrscheinlich nicht hier, sondern müssten an anderen Orten intervenieren. Das glaube ich auch. Ja. Okay, also die sechste, die fünfte, wie viele? Die sechste jetzt. Die sechste Buchmesse ist zu Ende, die siebte darf auch wieder hier stattfinden, so wie ich das verstehe, höchstwahrscheinlich. Das darf sie. Es gab keine, also ich glaube, wir freuen uns und die freuen sich auch, so klingt das nach den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, auf die nächste schon, die wahrscheinlich wieder in 2 Jahren stattfindet. Und ist ja auch klar, die sind, glaube ich, ein Jahr vor der Buchmesse schon hier am Rotieren, dass das einfach komplett ehrenamtlich gestemmt wird, ist, finde ich, beeindruckend. Und die wird stattfinden. Ich glaube, es gab eine Sache jetzt am Wochenende, die ja gar nicht dem Organisationsteam anzulasten ist, aber die aufgetreten ist, wo ich sage, dass da müssen wir im Nachgang, glaube ich, nochmal für die nächste uns was überlegen, weil hier am Haus Schmierereien entstanden sind. Wenn das ein buntes Einhorn ist, dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich wollte gerade sagen, graffiti-feindlich sieht es ja nicht aus hier. Nee, das kann man nicht behaupten. Das ist ja immer die Frage, was steht da dann? Und da steht zum Beispiel, eins nenne ich jetzt mal, Fuck Israel. Also eine Aussage, die klar als antisemitisch oder in dem Kontext rumschwirrt. Und das ist einerseits so schon problematisch, finde ich, und dann andererseits, wenn man zu Gast ist in einem Jugendkulturzentrum, der auch ein Raum sein soll, wo sich alle Menschen wohlfühlen, kann das nicht sein. Und ich glaube, das sind Leute, die hier das ganze Wochenende auch unterwegs waren, weil übers ganze Wochenende neue Texte dazu gekommen sind. Da würde ich sagen, nächstes Mal gibt es auf jeden Fall noch eine Veranstaltung zu Antisemitismus, die dann vielleicht auch mit Sicherheit nie ein Fehler. Ja, das ist eine coole Idee. Also wenn sich das finde ich eine coole Idee. Ja, vielen Dank für dieses abschließende Statement zu Antisemitismus. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Was passiert zwischen den Buchmessen? Hier im Haus. Lohnt sich auch da mal zu kommen? Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt endlich auch wieder möglich zu kommen und dass wir Dinge hier im Haus machen, was die letzten 2 Jahre sehr schwierig war. Wir sind ein untypisches Jugendkulturzentrum, weil wir jetzt kein offenes Haus sind, wo man vorbeikommt und kickert, wie in einem Jugendhaus, sondern eher, dass wir sehr kreativ buntes Angebot haben, von einer Töpferwerkstatt über das Girls Go Movie Festival, wo junge Frauen und Mädchen quasi mit Coaches gemeinsam Filme machen können und so empowered werden. Dann haben wir ganz viele Konzerte hier im Haus, ein Bandstammtisch, also so Musiksparte, Theater- und Tanzprojekte und auch verschiedene Aktionen zum Thema politische Bildung. Cool. Ja, also kommt gerne vorbei. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit und noch eine schöne Buchmesse, die noch eine Stunde geht ungefähr. Genau. Mit Aufräumen wahrscheinlich 10, aber... Ja, hoffentlich 4. Okay. Genau. Dann schönen baldigen Sonntag, Feierabend. Ja, danke. Wünsche dir auch. Ciao und danke. Ja, ich will leben, will nicht nur atmen. Nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber 3 Jahre Abenteuer als 30 Jahre lang am Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir. Ja, ich will leben, lebendig kämpfen. Ja, ich will brennen zusammen mit dir. Ja, wir sind alle hier wie die Tiere. Domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe vor stummer Schreie, die keiner hört. Und wir erzählen uns schon, dass hier wäre das Leben. Doch hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Pulsschlag und ein paar Perlen zum Gesang. Hör auf mir zu erzählen, es geht. gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Leben. Ist das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest? Sparst du Zeit? Und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? 6 Euro für eine Stunde auf der Arbeit. Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? 3 Kaffee auf der Raste kosten so viel wie eine Stunde deines Lebens. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du denn überhaupt noch lebst? Jeder Moment Leben, der uns aus der Gegenwart geklaut wird, ist einer, der verloren sein wird für immer. Und hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam? Eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise unruhig? Eine Art und Weise, die dich fast zerfrisst? Du bist ein Ticket aus diesem Käfig. Du bist ein Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende der Sendung. Es gibt jetzt noch ein paar Infos, und zwar steht ein Transport bevor, Spendensammlung und Transport aus Karlsruhe für Operation Solidarity. Mitte Juni wird es einen Transport von Hilfsgütern aus Karlsruhe in die Ukraine geben. Der Transport findet im Rahmen von Operation Solidarity, dem Aufbau horizontaler Strukturen von gegenseitiger Hilfe, statt. Wir haben eine Liste von Dingen erstellt, die vor Ort benötigt werden. Bitte spendet nur Dinge, die ihr auf den Listen findet. Die Listen findet ihr auf der Internetseite des Café Noir, cafenoirka.wordpress.com. Sachspenden könnt ihr noch bis zum 14. Juni zu den Öffnungszeiten des Café Noir in der Schauenburgstraße 5 in Karlsruhe abgeben. Geldspenden an Nägel mit Köpfen e.V. DE 21 6619 00000010049415 Volksbank Karlsruhe. Die Daten findet ihr, wie gesagt, auf der Homepage des Café Noir, cafenoir.wordpress.com. Ja, ich spiele jetzt gleich nochmal eine Selbstvorstellung ein der Operation Solidarity. Dann habt ihr da auch nochmal ein bisschen einen Eindruck. Operation Solidarity. Political and material support for the left inside the Ukrainian resistance. As Lucha Internacionalista, we are clear on the necessity to support the Ukrainian resistance against the Russian invasion. Together with our international organization, the International Workers Unity Fourth International, we take part in the campaign Operation Solidarity. The goal is to provide political and material support to the Ukrainian left from anti-authoritarian, anti-fascist, and revolutionary organizations based in Europe and around the world, to build a solidarity movement from below. Of course, we are against NATO, but unlike a part of the European left, we see no justification in Putin's imperialist aggression against Ukraine. Our support for the Ukrainian people's resistance has nothing to do with giving support to the capitalist government of Zelensky. As we did in Iraq, joining Iraqi people's struggles against the American invasion without endorsing Saddam Hussein's regime. We also support the anti-war movement in Russia. Operation Solidarity is an international solidarity campaign promoted by various currents of the Ukrainian anti-authoritarian left that have come together in a common platform against the Russian invasion. They are directly involved in the resistance, both through the territorial defense and providing humanitarian aid through trade unions and helping internally displaced persons. What do? We raise help and funds to deliver humanitarian aid, military protective equipment, and medical supplies to Ukraine. How can you help? Organizing talks and activities in defense of Ukraine and giving the voice to the Ukrainian left organizations, and raising funds to purchase those first aid kits. Transfer your donations to our bank account mentioning your name and the word Ukraine. You can also sell bonus and pins to pay for the delivery costs. To join in, get in touch through our social networks. Let's build together workers' internationalism. Ja, und zu guter Letzt nochmal ein paar News und Termine, auf die wir hinweisen möchten. Und zwar zum einen findet die Eröffnung des Kunst- und Kulturprojekts Schauenburgstraße statt. Das Hereinspaziert-Festival wird das Ganze heißen. Und zwar in Kooperation mit Die Anstoß und dem Café Noir. Und zwar vom 24.06. bis zum 26.06. in der Schauenburgstraße 5. Es gibt Ausstellungen, Workshops, Musik natürlich und generell steht das Festival unter dem Eröffnungsmotto. Es geht offiziell los in der Schauenburgstraße 5. Ein großes Projekt, ein großes Kunst- und Kulturprojekt, das nach ordentlich politischer Auseinandersetzung und viel, viel, viel Eigenengagement in der Schauenburgstraße 5 in Karlsruhe jetzt seine Türen offiziell öffnet. Also kommt vorbei, 24. bis 26.06. spaziert herein beim Hereinspaziert Festival. Ja, und nun tatsächlich ziemlich zum Ende der Sendung noch wichtige News und Punkte und Infos zum bevorstehenden ekelhaften G7-Gipfel im Elmau. Ich verlese euch das Memo from the G7 Mobilization Caravan. Am 19.06. kommen Aktivistinnen aus dem globalen Süden mit ihrer Mobilisierungstour gegen den G7-Gipfel auch in Karlsruhe vorbei. Weitere Infos dazu kriegt ihr gleich. For Life, Internationalism and Justice instead of G7. The G7 can be understood as an imagine of global injustice and a continuation of oppressive colonial structures. The summit brings together the heads of states of the global north, Japan, France, Great Britain, Italy, Germany, Canada, and the United States, where they deliberate on the crises of the world and how to solve them. This year, they do so under the German presidency with the motto Fortschritt für eine gerechte Welt. While excluding the peoples, that are affected most by the global crisis of environmental destruction, recessions and war. It seems the G7 are aware that their economic and political power relies on the exploitation of countries of the global south. A counterproposal of this exclusionary gathering is the G7 Mobilization Caravan, a 3-week tour through Germany in June 2022, where activists from the Global South will make their voices heard and mobilize to protest the G7 summit in Elmau, Bavaria from June 26 to 28. The guests come from different regions of the Global South: Iran, Afghanistan, Palestine, Western Sahara, Namibia, Honduras, Guatemala, Mexico, Kurdish diaspora in Germany. They will join the caravan and tell the stories of their struggles embedded in emancipatory, socio-ecological and freedom movements, and the impact of the policies of the G7 countries on these struggles. The stories and experiences they will share speak to the following subjects: energy politics in colonial continuity, multinational corporations, NAFTA, fracking, wind energy, land grabbing, dispossession, freedom struggles, decentral and autonomous organizations, feminists and worker struggles and organizations, militarization. The Mobilization Caravan for Life instead of G7 has following aims: to make the stories visible that are ignored by the political and economic powers of the West, to show the most affected peoples and areas already have solutions to the crisis, to connect the struggles of emancipatory, social, ecological and freedom movements of the world that propose an anti-capitalist, anti-patriarchal and anti-colonial alternative to the status quo, to strengthen international solidarity between peoples. The current dates of the caravan are the following. Okay, this you can check by your own. I just tell the dates around here. Am 18.06. wird die Karawane in Frankfurt sein, on the 18th of June in Frankfurt, 19th of June Karlsruhe, 20th of June Freiburg and 21st of June in Stuttgart. Ja, für die, die nicht so englischmächtig sind, also die G7 werden verstanden als ja, sozusagen immer noch ein Treffen der Inbegriffs und der Kontinuität von unterdrückenden Kolonialstrukturen und Ungerechtigkeit. Und genau die Leute, die von ihren Entscheidungen und von den großen Krisen der Welt am meisten betroffen sind, sind natürlich wie immer bei diesen großen Gipfeltreffen nicht dazu eingeladen. Deshalb diesmal auch die Organisierung, die Selbstorganisierung, die Karawane, die Menschen, die sich eine Stimme verschaffen, die Menschen, die gegen ihre Situation ankämpfen und für eine ökologische, sozial-ökologische Revolution teilweise eintreten. Ja, also besucht auf jeden Fall am 19.06. die Veranstaltung. Die wird, soweit ich weiß, stattfinden im Roten Stern in Karlsruhe. Ich werde das aber jetzt nochmal schnell rausfinden für euch. Und hier im Radio natürlich auch nochmal kurz durchgeben. Ja, damit ich hier nichts Falsches sage. Das Lustige ist, wenn man IL Karlsruhe sucht, kommt man irgendwie zu so einem Dienstleister. Da wollte ich natürlich nicht hin. Weil die interventionistische Linke, die das mitveranstaltet, deren Blog versteckt sich im Internet sehr, sehr weit hinten. Lalala. Langweilt euch nicht. Es ist bald soweit. So. Außerdem müssen wir auch noch ein bisschen Zeit totschlagen. Okay, tatsächlich finde ich es irgendwie nicht. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht gibt es den Blog gar nicht mehr. Eine Idee habe ich noch. Damit ich euch keinen Blödsinn erzähle. Okay. Ich finde hier tatsächlich keine Informationen gerade. Vielleicht müsst ihr euch die selber suchen, weil uns gerade hier jetzt schon ein bisschen die Zeit davon flitzt. Ansonsten könnt ihr auf jeden Fall schauen auf Annika. Da wird der Termin nochmal mit Sicherheit veröffentlicht. Und auf jeden Fall könnt ihr auch nochmal schauen auf Café Noir, beim Café Noir Karlsruhe. Auch da wird der Termin auf jeden Fall nochmal veröffentlicht werden. Ja, dann danke, dass ihr zugehört habt bei Radio A und jetzt kommt noch ein bisschen Mucke und schaltet jederzeit wieder ein. Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es Radio A auf die Ohren. Ansonsten unter radioa.noblogs.org könnt ihr alles nachhören, was ihr verpasst habt. Wenn ihr Anmerkungen zur Sendung habt, Ideen, Kritik, Vorschläge, mitmachen wollt, Beiträge einreichen wollt, wenn ihr wollt, dass irgendwas im Radio läuft, was ihr euch aber vielleicht jetzt auch selber noch nicht so zu sagen traut. Whatever, ihr könnt uns immer kontaktieren. Wir sind immer bereit, auch irgendwas für euch mal im Radio zu bringen. Und zwar könnt ihr uns immer kontaktieren über unsere Internetseite oder über radioa@mailbox.org, auch PGP verschlüsselt, falls das notwendig sein sollte in eurem Fall. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gibt es noch ein bisschen Mucke und das war's mit Radio A am 12.06.2022. Tja, das ist kurzer Prozess, mo. Heiligen Abend 2007, Block G8. Hey, wenn acht Staaten über ihre Macht beraten, dann wird Krach geschlagen, bis die Nacht zum Tag wird, das ist lang schon klar. Wir wollen eure Gipfel nicht, kein Gleichgewicht der Wirtschaftsmacht, die mit falscher Stimme spricht von Frieden und Gerechtigkeit, von legitimer Herrschaft, zu der ihr Berechtigkeit tut mir mächtig leid. Wir glauben eure Lügen nicht, wir blocken eure Gipfel ab und sprengen euer Gleichgewicht. Block, Block, Block G8, ey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Block, Block, Block G8, ey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Ey, oh, das mächtige Geld macht sie alle verrückt. Und sie knechten die Welt, doch wir schlagen zurück. Haben zum Glück noch ein Ziel und Leitsatz, kommt die Freedom Fight, das wird zu Sieg nicht einfach. Ha, schau dir diese Scheiße an, bist du verzweifelt, Mann, und sie dich peitschen, verdammt. Boom, oder greif es sie an, wir sehen uns beim Riot in Heiligen Damm. Verzweiflung, Angst macht sich breit in dem Land, mit der Zeit haben sie dann leider erkannt, wir sind nicht leise und das hier reizt das nicht lang, weil wir reichen und backen das Leid verdammt. Mit Fleiß haben sie dann einen Zaun gebaut, da schleicht jemand rein, wird da drauf gehauen. Doch, wir haben nichts zu verlieren, deshalb wollen wir gemeinsam den Gipfel blockieren. Block, Block, Block G8, ey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Block, Block, Block G8, ey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Ich spreche von Frieden und lass Bomben fallen, redet von Freiheit und von Grenzen ein. Ihr verschanzt euch hinter Stacheldraht, doch wir kommen tausendfach und sorgen mit Krawallen für das Ende eurer Machenschaft. Kein Scheinattentat, ein realer Aufstand. Block G8, bis die Wahrheit aufwacht. Wir blockieren und wir bleiben randalieren, wenn es sein muss. Die Elite der Welt verliert dadurch ihren Einfluss. Und wenn 900 Bull vor dem Gipfel kommen, die Häuser durchsuchen, wird uns nichts genau. Denn wenn 90.000 an der Ostsee stehen, werden sie für ihre Repression die Kosten sehen. Unsere Wut wird alles nur zu Widerstand. Und den Heiligen Damm kommt da beides zusammen. Wenn die Steine anfangen, das Fliegen zu lernen, sind sie selbst schuld daran, denn wir lieben das Leben. Block, Block, Block G8. Hey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Block, Block, Block G8. Hey, wir kotzen auf den Kack, den ihr an der Ostsee macht. Block, wir kämpfen bis zum Ziel. They make plans, we make history. Ja. 2. bis 8. Juni 2007. Bagger, Alter. Heiligen Damm. Block G8. Tja. Maul. Ja, du